Der Ursprung von Bud Spencer und Terence Hill. Die rechte und die linke Hand des Teufels. Lass die Pfanne da. Der Wilde Westen, ein raues Pflaster, das sich genau in der haarigen Kimme festgesetzt hat und beim Abziehen höllische Schmerzen verursacht. Der Wilde Westen, ein gnadenloses Fleckchen Erde, auf dem nur die härtesten Hosches überleben. Der Wilde Westen, eine karge Steppe, in der die Bohnen und das Wasser knapp und die Hosenböden dünn sind. Der Wilde Westen. Jetzt fang endlich mit der Handlung an! Der gärtenschlanke Trinity ist Cowboy aus Leidenschaft und befindet sich aktuell mitten in der Wüste im Wilden Westen. Er lässt sich gerade von seinem lieben Pferdchen auf einer Bahre durch die Botanik ziehen, was dem guten Tier knapp 7 Bandscheibenvorfälle bescheren sollte, und sinniert über den Sinn des Lebens, als plötzlich eine kleine feine Taverne mitten im Nirgendwo auftaucht. Die Wege des Herrn sind sonderbar. In seiner unerschütterlichen Ruhe versorgt unser verwahrloster Schlawiner seinen Gaul, flaniert in die Schenke, wirft sich eine Pfanne Bohnen als kleinen Snack in die Kauleiste und gießt sich eine Flasche Schnaps hinter die Binde, denn Dehydration kann ihm schon mal gar nichts. Obwohl sich unsere schnuckelige Taverne im Nirgendwo direkt hinter Peter Geuze befindet, campen hier rein zufällig auch noch 2 Kopfgeldjäger, die einen angeschossenen Mexikaner zum nächsten Sheriff schleppen und das Kopfgeld kassieren wollen. Die finsteren Gesellen ignorieren Knigge, drücken Trinity ein Stück Brot unter die Kauleiste und vergleichen ungefragt und unhöflich die Visage unseres Helden mit den aktuellen Steckbriefen, werden jedoch nicht fündig. Diese liebevolle Geste will von der rechten Hand des Teufels freilich erwidert werden, und so übernimmt unser Schlitzer kurzerhand den Mexikaner und droppt nebenbei seinen Spitznamen. Der müde Joe? Die rechte Hand des Teufels. Schon haben alle Angst, und doch benötigt es 2 bleihaltige Argumente, um die Kopfgeldjäger davon zu überzeugen, dass der Mexikaner nun nicht mehr von Belang für sie ist. Man sagt, keiner ist mit dem Schießeisen schneller als du, stimmt das? Gemeinsam mit seinem neuen Freund reitet der liebe Trinity in eine x-beliebige Richtung weiter und hält sich gleich nach Alpha Centauri dezent rechts. Rein zufällig erreichen die beiden Vagabunden eine schnuckelige Stadt, in der sich der Sheriff, welcher sich durch sein unhandliches Format auszeichnet, gerade ein Duell mit 6 düsteren Hundsfotten gönnt. Na, wisst ihr, wer das sein könnte? Hey! Du Vogelscheuche, schnall ab! Ohne Probleme schießt er die Lumpen über den Haufen. Wären es 7 gewesen, hätte er seinen Colt zwischenzeitlich eben noch einmal nachgeladen. In der Baracke des Gesetzeshüters stellt sich schließlich heraus, dass es sich hier um unseren kleinen Bambi, den Bruder von Trinity, handelt. Er ist die linke Hand des Teufels. Natürlich wundert sich das gärtenschlanke Büblein über die Umschulung und die rasante Karriere seines Blutsverwandten zum Dorfpolizisten. Wie kann man nur so tief sinken? Doch dieser erklärt sachlich. Als er jüngst auf seinem Gaul durch die Prärie gebummelt ist, lief ihm versehentlich ein verwegener Sheriff in seine Faust. Da der gute Kerl für die nächsten Wochen dem Rollstuhl frönen würde, sah sich Bambi vorübergehend in geißelnder Selbstaufopferung gezwungen, den wichtigen Posten des Gesetzeshüters selbst zu übernehmen. Nun wartet unser Mann für Recht und Verfassung mit seinem Knight Rider Pferd in dem Nest auf 2 Freunde, mit denen er die nicht gebrandmarkte Viehherde eines nicht näher spezifizierten Majors stehlen möchte, die gleich um die Ecke vor sich hingrast. Klingt komisch, macht aber irgendwie viel Sinn. Doch zunächst kümmern sich unsere beiden Brüder erst einmal um den verwundeten Mexikaner. Sie betäuben ihn mit Whisky. Da, trink. Ja, Senor. Noch ein Schluck? Desinfizieren ihre Rambo-Überlebenskalbelle mit körpereigenem Schweiß und schneiden eine Patrone mit chirurgischer Präzision aus dessen Schulter. Dem Knaben scheint die Medizin seines Anästhesisten gut zu munden, weshalb er sich fortan unentwegt einen hinter die Binde kippt und den Sidekick des Sidekicks mimt. Er baut während der weiteren Geschichte ein solides Alkoholproblem auf und kann gegen Ende die Umschulung vom Mexikaner zum Schluckspecht erfolgreich abschließen. Bambi nennt eine überschaubare Meinung von seinem Bruder sein eigen. Dein Freund ist zwar ein Rindvieh, aber er hat recht. Doch da er beim Gassegehen der Viehherde noch ein wenig Verstärkung benötigen könnte, bittet er ihn vergebens um Hilfe. Inzwischen stellt sich heraus, dass eine Gruppe von mormonischen Siedlern begonnen hat, wie der Name schon sagt, ein gigantisches Tal nicht weit von der Stadt entfernt mit ihren Holzzetteln zu besiedeln. Wenn ihr uns braucht, wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Wie es der Beelzebub will, hat unser Major und militärischer Zuchtmeister genau diese saftige Weide für seine Rindviecher ausgewählt. Er besucht hin und wieder die gläubige Gemeinde, macht ein bisschen Stunk und legt ihnen nahe, sich lieber knapp 3000 Meilen entfernt niederzulassen. Als Gott seine Siedler in ihrer misslichen Lage erkennt, erinnert er sich an Hiob und schenkt ihnen noch eine Handvoll Mexikaner, die dann und wann auf ein schales Süppchen vorbeikommen und ebenfalls ein wenig Stunk machen. Das nächste Mal will ich einen saftigen Braten vorfinden und Wein. Trinity langweilt sich derweilen in der kleinen Stadt, möchte Bambule und trägt seine Nase in den örtlichen Salon. Wie hast du meine liebe Mutter genannt? Bambi hingegen möchte keine Aufmerksamkeit erregen, bis seine Freunde eintreffen und er mit der gestohlenen Viehherde abhauen kann. Also muss er seinem Bruder folgen und helfen. Dies ist die letzte Warnung für Sie und Ihre Hühnerdiebe. Es bedarf einiger fausthaltiger Argumente, doch schnell zeigen sich die Rowdies überzeugt. Der eine da hat gesagt, ich wäre der Sohn einer alten Hure. Das ist schlimm. Bambi möchte den Ball jedoch flach halten und legt sich wieder in die Horizontale. Kann ich jetzt wieder schlafen gehen? Am nächsten Morgen kommen zwei mormonische Blondinen zum Shoppen in das verträumte Städtchen und machen Trinity schöne Augen. Sie sahen aus wie zwei scheue Rehe. Nach dem kurzen Flirt fühlt sich unser Casanova für die Siedler verantwortlich und als die beiden läufigen Jungfrauen von garstigen Hobbits belästigt werden, gibt gleich volles Pfund aufs Maul. Verdammt, wenn einer wie du romantisch wird, kommt mir der Kaffee hoch. Trinity überredet Bambi, sich um die Situation zu kümmern, um die Aufmerksamkeit des Wilden Westen zu vermeiden. Mit irrigierter Neugier besuchen nun die beiden Brüder die Siedler. Gott zum Gruß, Brüder! Woher weiß der denn, dass wir Brüder sind? Just in diesem Moment kommen auch die Mexikaner auf einen kleinen Happen vorbei und bald finden sich alle an der Tafel des Herrn ein. Die habe ich noch nie eine runtergehauen. Bambi verspürt dezente Defizite zwischen den Mexikanern und den Siedlern, doch findet schnell eine pragmatische Lösung. Er schrumpft die Körpergröße des mexikanischen Häuptlings mit seinem Dampfhammer um gut 10 cm und schon reiten die Hombres wieder von dannen. Schlag ihn! In einem Moment von geistigen Sternschnuppen beschließt der Major, die Mexikaner zu engagieren, die Siedler aus dem Tal zu vertreiben. Ich finde etwas zu stehlen. Macht mehr Spaß. Senor Mezcal hat die Erlaubnis, 20 Zuchthengste zu stehlen. Irgendwie schafft er es, dass ihm bei dieser Aktion die Brüder seine gesamte Viehherde stehlen und die Siedler am Ende gleich noch ein paar weitere Häuser gebaut haben. Wer da? Ja. Ihr kommt von Mezcal, um die Pferde zu stehlen. 23. Halt, Moment mal, du solltest doch 25, nur 20 Pferde. 26. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber der müde Joe ist eben ziemlich ausgeschlafen. Trinity beschließt, eine der Siedlerinnen zu heiraten und fortan bei den Mormonen zu leben. An meiner Brust trinkst du den Nektar, der deinen Durst stillen wird. Wegen der Abwesenheit jeglichen WLANs und einer Bibliothek mit einer gut sortierten Brockhaus-Sammlung im Wilden Westen versäumt unser Womanizer den einzigartigen Lebensstil unserer frommen, schwer ackernden Mitmenschen zu recherchieren. Als er schließlich noch erfährt, dass er bei den Kollegen sogar mehrere Frauen heiraten darf, wenn du bei uns leben würdest, könntest du ein paar Frauen haben, wandert sein Blut vom Gehirn an einen Ort, an dem es erheblich mehr Spaß haben kann und sein Plan steht fest. Wenn du mir gegen den Major hilfst, dann heirate ich. Damit spielt der Bambi in die Karten, der seinen Bruder ohnehin loswerden möchte. Unser scheues Reh verspricht Trinity, ihm mit den Siedlern gegen den Major zu helfen, wenn dieser dann endlich sesshaft wird und ihm nicht mehr weiter auf die Nüsse geht. Hübsch hat er das gesagt. In einer Filmmontage, die Yorke und die 36 Kammern der Shaolin wie Seniorengymnastik erscheinen lässt, bilden die Rabauken nun die Siedler im Faustkampf aus. Dann endlich kann die finale Schlägerei beginnen. Sie halten sich streng an das Bibelwort Auge um Auge, Zahn um Zahn. Man hat das Gefühl, als würde die Stalinorgel gegen die Baerbockflöte antreten. Es werden diverse Kauleisten neu angeordnet und Knochen in mancherlei Körper umsortiert. Am Ende steht nur noch der verdatterte Major in der Botanik und folgt dem nett gemeinten Rat der Brüder, sich selbst in 3000 Meilen anzusiedeln. Euch schickt der Herr zu uns! Nein, wir kommen zufällig vorbei. Bambi wähnt sich schon als Sieger, als er plötzlich bemerkt, dass die Siedler seiner Viehherde in der Zwischenzeit ihr biblisches Brandzeichen verpasst haben. Die Gebetsbrüder haben sich selbstverständlich nicht gewundert, dass eine vollmöblierte Kuhherde mir nichts, dir nichts, ohne Besitzer in der Gegend herumsteht und auf einen Stempel wartet. Das kennen wir ja aus allen Wildwestfilmen. Die Zuchttiere, die sich selbst vor einem Dorf zusammenrotten und auf das Brandeisen warten. Nimm dieses verlorene Schaf in deine Herde auf. Bambi haut sich auf seinen Sack, verabschiedet sich knapp und reitet wutentbrannt von dannen, während sich Trinity nun darauf freut, bei den beiden Jungfrauen seinen Dübel versenken zu dürfen. Zu deinem Ruhme wird er beschnitten. Als er jedoch von der erquickenden Lebenseinstellung der Mormonen erfährt, nimmt seine Begeisterung rapide ab. Er wird arbeiten, bis ihm das Rückgrat bricht. Und wenn er in der Abenddämmerung müde und erschöpft von der Arbeit zurückkehrt... Trinity beschließt, dass kein Koitus ewige Schinderei wert sein kann, schwingt sich auf seinen Gaul und reitet seinen Bruder hinterher. Ja, wo ist denn unser neuer Bruder? Als sich die beiden jedoch erinnern, dass der Mutter- und Weltprostitutionstag vor der Tür steht, wenden sie ihre Rösser und machen sich auf den Weg zurück durch die Wüste, wo sich aus unerfindlichen Gründen irgendwo im Nirgendwo ihr trautes Elternheim befindet. Den Link für mein neues E-Book mit Kessel und Besen findet ihr in der Beschreibung. Mit einem Kauf, einem Abo und einem Like würdet ihr mir sehr helfen. Doch das Wichtigste, liebe Kreativskeptiker, segel immer straff halten und auf zum Horizont.